Josef Firmer. Na, Sie gehören aber zur schwarzen Fraktion. Ja, das sieht man Ihnen an. Das ist klar, das kann ja nicht anders sein. Ja, ulkig. Wie wichtig wohl das Amt des Zivilanwalts da gewesen sein muss, dass Sie gehabt haben, dass Sie nicht mal Anwalt, ja, nicht mal Soldat geworden sind mit dem Alter. Und dann von da sind Sie dienstverpflichtet worden. Spricht ja auch für Ihre Haltung, dass Sie nicht haben, dass Sie erst gewartet haben, bis man Sie dienstverpflichtete. Feines Früchtchen. Ja, feines Früchtchen. Sie haben gewartet, bis man Sie dienstverpflichtete. Und zwar, wo sind Sie hingegangen? Chemische Erzeugung, haben keine Ahnung von Chemie. Werden Sie lieber eine Knarre in die Hand genommen, werde ich auf dumme Gedanken gekommen. Na, natürlich! Sie haben ja bestätigt, dass Sie KVer sind. Na also, und werden Sie hier nicht unverschämt? Mit Ihnen werden wir fertig, Firma. Sie sind nicht berufen, hier Sie ein Urteil anzumaßen, wo Sie nur dazu da sind, sich auf die Äußerung, ob Sie Verräter am nationalsozialistischen Großdeutschen Reich und damit an unserem deutschen Volk sind, darüber zu äußern, so wie es Ihnen gebührt. Lassen Sie Ihre dummen Trugschlüsse, lassen Sie Ihr Jesuitentum weg.